13. Frau Leine Weber ist enttäuscht. Eine Viertelstunde später steht er zum dritten Mal vor Kirsten Leine Webers Haustür. Sie schon wieder? Kommt ihre Stimme aus dem Lautsprecher. So, jetzt rufe ich die Polizei. Bitte schön, machen Sie das, antwortet Carsten Zara. Aber vorher hören Sie mal ganz kurz zu, ja? Er startet den MP3-Player seines Handys. Diese Stimme hier, die kennen Sie doch, oder? Das ist Elena. Richtig, hören Sie gut zu. Nach dem letzten Satz schaltet Carsten Zara das Gerät aus. Also hat sie doch gestohlen, sagt Kirsten Leine Weber. Ihre Stimme klingt müde und enttäuscht. Nach ein paar Sekunden geht die Haustür auf. Frau Leine Weber steht da und sieht Carsten Zara fragend an. Und jetzt? Er drückt auf sein Handy. Auf dem Display erscheint ein Foto. Er hält ihr das Handy hin. Es dauert ein paar Sekunden, bis sie versteht, was sie sieht. Dann dreht sie den Kopf weg. Riebeck? Ist er tot? Ja. Machen Sie es aus. Ich will das nicht sehen. Es ist schrecklich. Die Kriminalpolizei wird das untersuchen. Durch den Anrufbeantworter werden die Beamten auch von Elena und von dem Geld erfahren. Ich wollte ihr nur helfen. Sie beginnt zu weinen. Ich habe ihr geglaubt. Sagen Sie mir bitte, wie sie heißt und wo sie ist. Ich spreche mit ihr. Wenn sie vernünftig ist, können wir die Sache vielleicht so drehen, dass sie nicht ins Gefängnis muss. Sie heißt Helene Bruckmann. Sie wohnt zurzeit im Hotel König in Berlin-Lichtenberg.